faria hoor. Lustig is des in Griechenwald, wundert sich keiner sich sauber halt. Faria, faria, faria, faria, faria, faria ho. Lustig is des in Griechenwald, wundert sich keiner sich auf den Halt. Faria, faria, faria, faria, faria, faria ho. Sit